Top 5. Wenn in Carl Fischers Film Mura, Anatomie eines Prozesses, das Gerichtsverfahren gegen einen österreichischen Nazi-Verbrecher verhandelt wird, dann wird der Gerichtssaal einmal mehr zum dramatischen Ort, in dem Gerechtigkeit und Wahrheit verhandelt werden. Das Genre des Gerichtsfilms hat in der Filmgeschichte einiges Interessantes hervorgebracht. Anlass für Hartwig Tegler, für die Top 5 in den Gerichtssaal einzutreten. Würden Sie jetzt den Film starten? Die Verhandlung beginnt. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Schuldig. Schuldig. Sie können sich widersetzen. Einspruch. Lust auf den Film? Platz 5. Anatomie eines Mordes von Otto Preminger, 1959. Das ist ja schließlich kein Zirkus hier, meine Herrschaften. Kein Zirkus? Oder vielleicht doch? Natürlich gehört zum Gerichtssaaldrama immer auch der Hahnenkampf zwischen Anwalt und Staatsanwalt. Einspruch, euer Ehren! Ich ziehe die Frage zurück. Für James Stewart, der bei Otto Preminger den Anwalt spielt, der erfolgreich einen angeklagten Ex-Soldaten verteidigt, die Gelegenheit, die Dynamik eines von der Gerechtigkeit Besessenen ganz zu entfalten. Insofern ist und bleibt der Gerichtssaalfilm immer Psychodrama, weil es geht ja um Leben und Tod. Wer sollte da nicht feuchte Hände bekommen? Es wird Anklage gegen Sie erhoben. Platz 4. Sind Sie schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Zeugin der Anklage von Billy Wilder, 1957. Marlene Dietrich als Gattin des Mordverdächtigen, die nicht für, sondern gegen ihn aussagt. Ein perfider Schachzug. Dadurch kam ich auf die Idee. Welche Idee? Auf die Idee, dass ich als Zeugin nicht für meinen Mann, sondern für die Anklage aussagen müsste, dass ich schwören müsste, Leonard wäre schuldig. Und weil die Gattin sich damit als Hexe erweist, muss doch in den Augen der Jury der Angeklagte unschuldig sein, oder? Spiel zwischen Lug und Trug, aber dann? Das Gerichtssaaldrama lebt vom lügenden Zeugen, vom beredten Anwalt, vom Staatsanwalt, der seine politischen Intrigen verfolgt, dem verzweifelten oder abgründigen Angeklagten und von der ehrwürdigen Autorität des Richters. Platz 3. Das Urteil von Nürnberg von Stanley Kramer, 1961. Der Prozess gegen Nazi-Juristen ist 1948 schon überschattet vom beginnenden Kalten Krieg. Die alten Feinde, die Deutschen, werden gegen die Russen als neue Verbündete gebraucht. Wir brauchen die Hilfe des deutschen Volkes. Und wir können nicht auf seine Hilfe rechnen, wenn wir zur gleichen Zeit Deutsche zu schweren Zuchthausstrafen verurteilen. Wie kann man als Filmemacher den Sieg der Politik über die Gerechtigkeit kaschieren? Mit einem Schauspieler als Richter, dem wir das Pathos verzeihen, naiv, wie wir als Zuschauer im Kinogerichtssaal ja immer sind. Spencer Tracy, der Alte mit den weißen Haaren als US-Richter im Kriegsverbrecherprozess, ist Ikone der Glaubwürdigkeit. An ihm dürfen wir uns festhalten. Vor dem Forum der Welt soll festgestellt werden, dass in unserer Entscheidung das ausgedrückt ist, wofür wir stehen. Für Wahrheit, Recht und für die Unverletzlichkeit jedes einzelnen Menschen. Ja. Wir wollen das so gerne glauben, obwohl wir es besser wissen, dass die Realität nämlich anders war und ist. Sie sagen, es war das linke. Es war Ihr rechtes Auge, Mr. Finch, das blau war. Platz 2. Wer die Nachtigall stört von Robert Mulligan, 1962. Der Kinogerichtssaal als Spiegel der Gesellschaft. So auch in der Harper Lee-Verfilmung, die in den 1930er Jahren im Süden der USA spielt. Und weil Spiegel des Rassismus kann im Gerichtssaal zwar die Wahrheit über den angeblichen Missbrauch der weißen Frau durch den Afroamerikaner aufgedeckt werden, und zwar durch den liberalen weißen Anwalt, gespielt von Gregory Peck, doch ein Aber wird folgen. Alle Zeugen der Anklage haben sich bei ihrer Vernehmung vor dem Hohen Gerichtshofe mit jener zynischen Arroganz aufgeführt, dass alle Neger unmoralisch von Grund auf verdorben und mit uns Weißen niemals zu vergleichen seien. Diese Ansicht ist in sich selbst, meine Herren, schon eine Lüge. Ein antirassistisches Plädoyer aus dem Kinogerichtssaal der 1930er Jahre, das natürlich wie ein Kommentar zur US-Bürgerrechtsbewegung klingt. 1962 kam Wer die Nachtigall stört heraus. Gerechtigkeit im Gerichtssaal ist das eine, jetzt das Aber. Dass der unschuldige Afroamerikaner dann am Ende doch erschossen wird, dieses Bild ist ebenfalls vollgesogen mit historischer und aktueller Realität. Platz 1. Wir warten auf Ihre Argumente. Die 12 Geschworenen von Sidney Lumet, 1957. Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Wir sind nicht überzeugt. Sidney Lumets Meisterwerk spielt im Geschworenenzimmer und doch verdichtet sich in diesem Kammerspiel die Quintessenz des Gerichtssaaldramas. Alle wollen den Angeklagten für schuldig erklären, bis auf einen. Nun bohren sich die 12 noch einmal in den Fall. Im tiefen Glauben, dass die Wahrheit, so komplex, so sperrig sie auch sein mag, dass wir sie finden können, dass sie kein Fake ist, dass das quälende Bemühen um sie entscheidend ist für die demokratische Verfassung eines Justiz-, eines politischen und eines Gesellschaftssystems.